Das Rote Kreuz der DIVK führt in Überschwemmungsgebieten des Bezirkes Nordhamgyong Nothilfsaktion durch. Die dorthin entsandten Mitarbeiter für Nothilfsaktion des Roten Kreuzes der DIVK bemühen sich in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Zweigstelle Bezirk Nordhamgyong vom Roten Kreuz und mit der Delegation der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in der DIVK darum, die Hochwasserschäden zu beseitigen und das Leben der Bevölkerung zu stabilisieren. Das Rote Kreuz schickte die gesparten Hilfsgüter für rund 5000 Familien auf schnellstem Wege den Bewohnern in geschädigten Gebieten. Die Mitglieder und freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes, die an der Nothilfsaktion teilnehmen, errichteten an mehreren Orten die Erste-Hilfe-Stationen und betreuen die Betroffenen und helfen aktiv auch bei Verteilung der Nothilfsgüter.